Meine Damen und Herren, ich eröffne die dritte Sitzung des Deutschen Bundestages. Die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Wir treten in die Tagesordnung ein. Ich möchte das Ergebnis der Stimmabgabe bekannt geben. Bevor ich es tue, möchte ich eine formelle Frage im Vorwege klären. Es war vorhin zum Ausdruck gebracht worden, meinerseits, dass entweder Ja oder Nein auf die Stimmzettel geschrieben werden sollte, beziehungsweise bei Enthaltung nichts. Es hat sich nunmehr herausgestellt, dass auf drei Stimmzetteln der Name Adenauer steht. Ich bitte das Haus um eine Meinungsäußerung, ob diese Stimmzettel als gültig anzusehen sind. Ich höre keinen Widerspruch. Dann darf ich die Einmütigkeit des Hauses feststellen, dass die drei mit dem Namen Adenauer beschriebenen Zettel als solche im Sinne des angegebenen Abstimmungsverfahrens gelten. Dann, meine Damen und Herren, stelle ich Folgendes fest. Mit Ja haben gestimmt 202, mit Nein 142, 44 Stimmenthaltung und eine ungültige Stimme. Nach den Vorschriften des Verfassungsgrundgesetzes beträgt Artikel 63 Absatz 2 Satz 1 die absolute Mehrheit für die Wahl des Bundeskanzlers in Verbindung mit Artikel 121 des Grundgesetzes die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages. Das will sagen 202 von 402. Diese Mehrheit im Sinne der eben genannten Vorschriften ist auf den Namen des Abgeordneten Dr. Adenauer entfallen. Meine Damen und Herren, ich habe den Herrn Abgeordneten Dr. Adenauer zu fragen, ob er bereit ist, die auf ihn gefallene Wahl als Bundeskanzler anzunehmen. Herr Abgeordneter Adenauer hat erklärt, er nehme die Wahl als Bundeskanzler an. Ich stelle damit fest, dass damit der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt ist und werte nach der Vorschrift des Artikels 63 Absatz 2 Satz 2 dem Herrn Bundespräsidenten die entsprechende Mitteilung zur weiteren Veranlassung machen.